wird ja langsam Zeit. Oh, ich hab kalte Finger. Nun habt euch nicht so. Heutzutage zittert man sich warm. So, wer keinen Sitzplatz mehr bekommen hat, setzt sich auf den Boden. Entstehen im Bus. Der Boden! Hier wirklich sein? Ich bin doch Mathelehrer und kenne keinen Hit. So baut Deutschland die Schulden ab. Die Zukunft, meine Damen und Herren, das sind doch die Kinder hier, die Kinder. Alle aussteigen und schnell nach Hause und vergessen. vergesst nicht, die Hausaufgaben zu machen. Lesen und Schreiben üben. Ich wollte eigentlich noch zum Fußball. Für Fußball ist es jetzt viel zu spät. Schule ist wichtiger. Und morgen früh wieder pünktlich 5.45 Uhr an der Haltestelle. Ihr sollt doch was lernen. Aus dem vollgestopften Kindergarten. Ja. Warum bist du eigentlich Minister geworden? Naja, ich hatte eine sehr gute Schulausbildung. Ah, da werde ich ja auch mal Ministerin.